Schiff am großen Meer und drinnen ich und du. Ein kleines Schiff auf weitem Meer treibt fernen Ländern zu. 5 Meilen süd vor Singapur, da hab ich dich geküsst. Der Käpt'n säuft im Whisky pur, ob Sturm und Sonnenschein ist. Ein kleines Schiff am großen Meer, das bringt uns nach Hanoi. Ein kleines Schiff auf weitem Meer und du und ich, ahoi! Fahr mit mir in die Ferne, fahr mit mir nach Hawaii. Denn dort leuchten die Sterne schöner noch für uns zwei. Auf weitem Meer und du.